Als das der König Hiskia vernahm, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in ein härenes Gewand und ging in den Tempel Jahwes. Eljakim aber, der dem Palaste vorstand, und Sebna, den Staatsschreiber, samt den vornehmsten Priestern sandte er mit härenen Gewändern umhüllt zum Propheten Jesaja, dem Sohne des Amots. Und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia, ein Tag der Not und der Züchtigung und Verwerfung ist der heutige Tag, denn das Kind ist an den Muttermund gekommen, aber es ist keine Kraft da, zu gebären. Vielleicht hört Jahwe, dein Gott, alle die Reden des Rabsake, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, den lebendigen Gott zu lästern. So möge er denn die Rede ahnden, die Jahwe, dein Gott, gehört hat. Du aber lege Fürbitte ein für den Überrest, der noch vorhanden ist. Als nun die Diener des Königs Hiskia zu Jesaja kamen, gab ihnen Jesaja den Bescheid, sprecht also zu eurem Herrn, so spricht Jahwe, fürchte dich nicht wegen der Reden, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Fürwahr, ich will ihnen einen Geist eingeben, dass er eine Kunde vernehmen und nach seinem Lande zurückkehren soll, und will ihn dann in seinem eigenen Lande durchs Schwert fällen. Darauf kehrte der Rabsake zurück und fand den König von Assyrien mit der Belagerung von Libna beschäftigt, er hatte nämlich erfahren, dass er von Lachis aufgebrochen war. Als aber Sanherib in Betreff Tirhakas, des Königs von Kusch, die Kunde vernahm, er ist ausgerückt, um mit dir zu kämpfen, da sandte er abermals Boten an Hiskia mit den Worten, sprecht also zu Hiskia, dem Könige von Juda, lass dich von deinem Gott, auf den du dich verlässest, nicht betören, indem du denkst, Jerusalem wird nicht in die Gewalt des Königs von Assyrien überliefert werden. Du hast ja selbst gehört, wie die Könige von Assyrien mit allen Ländern verfahren sind, indem sie den Bann an ihnen vollstreckten, und da wolltest du entrinnen? Haben etwa die Götter der Völker, die von meinen Vätern vernichtet wurden, diese gerettet, Gosan und Haran und Rezef und die Leute von Iden zu Tel Assar? Wo ist der König von Hamat und der König von Apart und ein König über die Stadt Sepharwaim, Hana und Auwa? Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und ihn gelesen hatte, ging er hinauf in den Tempel Jahwes, und Hiskia breitete ihn vor Jahwe aus. Und Hiskia betete vor Jahwe und sprach, Jahwe, du Gott Israels, der du über den Cheruben thronst, du allein bist der wahre Gott über alle Reiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige, Jahwe, dein Ohr und höre, öffne, Jahwe, deine Augen und siehe. Ja, höre die Worte Sanheribs, der Herr gesandt hat, um den lebendigen Gott zu lästern. In der Set, Jahwe, haben die Könige von Assyrien die Völker und ihre Länder verheert und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn das waren nicht wirkliche Götter, sondern nur Werk aus Menschenhänden, Holz und Stein, und so konnte man sie vernichten. Nun aber, Jahwe, unser Gott, errette uns doch aus seiner Gewalt, damit alle Reiche der Erde erkennen, dass du, Jahwe, allein Gott bist. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amots, zu Hiskia, und ließ ihm sagen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, was du um Sanheribs, des Königs von Assyrien, Willen zu mir gebetet hast, habe ich gehört. Dies ist das Wort, das Jahwe über ihn geredet hat, es verachtet dich, es spottet deiner die Jungfrau, die Tochter Zion. Hinter dir her schüttelt das Haupt die Tochter Jerusalem. Wen hast du gehöhnt und gelästert, und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und hoch emporgehoben deine Augen? Wider den Heiligen Israels. Durch deine Boten hast du den Herrn gelästert und gesagt, mit meiner Wagenmenge erstieg ich die Berge, den äußersten Libanon, ich hieb den Hochwuchs deiner Zedern um, seine auserlesensten Zypressen, und drang vor bis zu deiner äußersten Herberge. In seinen dichtesten Baumgarten ich grub auf und trank fremde Wasser und trocknete mit der Sohle meiner Füße alle Kanäle Ägyptens. Hörst du wohl? Von längst her habe ich es bereitet, von uralten Zeiten her habe ich es geordnet. Jetzt aber habe ich es herbeigeführt, dass du feste Städte verheeren sollst zu Wüstensteinhaufen. Ihre Bewohner aber in ihrer Ohnmacht schraken zusammen und wurden Zuschanden, wurden wie Kraut auf dem Feld und sprossendes Grün, Gras auf den Dächern und verdorrendes Korn. Dein Aufstehen und dein Sitzen ist mit offenbar, dein Gehen und Kommen kenne ich wohl, sowie dein Toben wider mich. Weil du denn wider mich tobst, und dein Übermut angestiegen ist zu meinen Ohren, so will ich dir einen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in deine Lippen und will dich desselben Wegs zurückführen, auf dem du gekommen bist. Folgendes aber diene dir zum Wahrzeichen, heuer wird man essen, was von selbst wächst, und im zweiten Jahre, was noch aus den Wurzeln wächst, im dritten Jahre aber sollt ihr sehen und ernten und Weinberge pflanzen und ihre Frucht genießen. Und was vom Hause Juda entronnen und übrig geblieben ist, soll aufs Neue unten Wurzel schlagen und oben Frucht bringen. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entronnene vom Berge Zion, der Eifer Jahwes der Herrscharen wird solches tun. Darum spricht Jahwe also über den König von Assyrien, er soll nicht in diese Stadt eindringen und keinen Pfeil da reinschießen, und soll mit keinem Schilde gegen sie anrücken, noch einen Wall gegen sie aufschütten. Desselben Wegs, auf dem er gekommen ist, soll er zurückkehren, aber in diese Stadt soll er nicht eindringen, ist der Spruch Jahwes. Und ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette, um meinetwillen und um meines Knechts David willen. In derselben Nacht aber ging der Engel Jahwes aus und schlug im Lager der Assyrer 18.500 Mann, und als man sich des Morgens früh aufmachte, fand man sie alle als leblose Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab, kehrte um und blieb zu Ninive. Und während er einst im Tempel seines Gottes Nisroch anbetete, ermordeten ihn seine Söhne Adrammelech und Sarezer. Sie flüchteten sich aber danach ins Land Ararat, und sein Sohn Asarhadon ward König an seiner Stadt.